Kundgabe 853. Empfangen durch Bertha Dudde am Karfreitag, den 7.4.1939. Jesu Leiden und Sterben. Stunde des Todes. Es leidet die Seele, so sie liebt. Und darum hat der Heiland euch sein Leid vorgelebt. Und dieses aus Liebe zu den Menschen. Wenn ihr seiner Todesstunde gedenket, so wird euer Herz gleichfalls tiefes Weh empfinden, wenn ihr in Liebe für den Heiland erglüht und ihr ihm euer Herz dargebracht habt. In der qualvollen Stunde des Todes war sein Leib unerträglichen Schmerzen ausgesetzt. Er empfand die Schmach der Erhöhung am Kreuz doppelt, weil seine eigenen Kinder ihn an den Marterpfahl geschlagen und ihm Hohn und Spott ins Gesicht riefen. Es hat kein zweiter Mensch auf Erden das gelitten, was Jesus auf seine geheiligten Schultern nahm, aus Liebe zur Menschheit. Es hat auch niemand in solcher Marter sein irdisches Leben beschlossen. Und dennoch kämpfte der göttliche Erlöser nicht gegen sein Leiden und Sterben an. Er nahm es freiwillig auf seine Schultern und erwarb den Menschen dadurch die ewige Seligkeit. Und so müsset auch ihr durch Leid und Kummer gehen, wollet ihr teilhaftig werden des großen Erlösungswerkes und seines Segens. Bedenket, dass ihr auch eure Sündenschuld dem Heiland unterbreiten müsset, dass ihr ihn bitten müsset, sich eurer Sündenschuld zu erbarmen. Und dann lässt sich der Herr in aller Liebe und Milde herbei, euer Leid abzuwenden, euch alles fernzuhalten und euch von der Sündenschuld zu erlösen. Denn seine Güte und Milde ist unbeschreiblich. Er schließet alle in seine Liebe ein, die ihm angehören wollen und ihre Leiden ihm vertrauensvoll offenbaren. Denen ist er ein Retter aus aller Not. Er behütet sie vor allem Ungemach und er wandelt alles sie Bedrückende in den Zustand der Freiheit und der Erlösung. Die Seele wird von ihrer Last befreit und hoffnungsfroh und aller Sorgen enthoben, übergibt das Erdenkind dem Vater im Himmel sich seiner Gnade. Und es wird nicht vergeblich die Hilfe des göttlichen Heilands erbitten, so es nur gläubig und in tiefstem Mitgefühl der Stunde des Leidens des Herrn gedenket. Und all sein Leid, ergeben in Gottes Willen zu tragen, bereit ist für die Erlösung der Menschheit aus dem Todesschlaf zum ewigen Leben. Amen.